Das Gedicht existierte nicht, ich, Doktor. Das Gedicht existierte nicht, ich, Doktor, kinnlos. Zartheit, auch ein Geweih, dem du Gesang anhängst, Logik und Wein. Das Paradigma erhellte, wer wen verbellte, im Gegenlicht. Liebe trug uns, Weichbirnen, welchem Beton entgegen. Orthodoxie, Orthopädie, nachglühend Orthographie eines Prometheus, Schienbein. Schmerz existierte nicht, Dr. Kinnlos, alias Dr. Unkin, Dr. Kinn, alias Dr. Knie. Ich promovierte, Fräulein, über Lyrik. Trotzkis Kinn berührt, das Kinn Montezumas, 1940.